Sechs Pensionäre erzählen von ihrer Arbeit. Ihr Job war auch, das Töten zu befehlen. Das Unnatürliche daran ist, dass du die Macht hast, drei Menschen und seines Terroristen innerhalb einer Sekunde das Leben zu nehmen. Und das ist doch nicht normal, meint Yuval Diskin, von 2005 bis 2011 israelischer Shin Bet-Chef, zuständig für Terrorismusbekämpfung auch im Westjordanland und im Gazastreifen. Aus der Perspektive des Chefs erkennst du schnell, dass die Politik binäre Optionen liebt. Tu's oder tu's nicht. Was dieses Tu es bedeutet, Yuval Diskin sagt es. Abdrücken oder nicht. Im Hintergrund läuft das Video, das aus Satelliten, vielleicht aus der Perspektive einer bewaffneten Drohne, einen palästinensischen Lieferwagen zeigt. Nach dem Abdrücken. Töte zuerst, so ist der Titel dieses Dokumentarfilms. Nach dem Abdrücken der Feuerblitz. Das palästinensische Fahrzeug, das wir im Satellitenvideo mitverfolgten, ist explodiert. Ein Volltreffer. Dass einer wie Yuval Diskin die gottgleiche Macht eines Leiters des israelischen Inlandsgeheimdienstes nach seinem Ausstieg inzwischen kritisch sieht, ist vielleicht nicht so überraschend wie die Tatsache, dass er und die fünf anderen ehemaligen Shin Bet-Chefs generell eine düstere politische Prognose für ihr Land geben, wenn die Besatzungspolitik, wie sie meinen, so weitergeht und der Friedensprozess nicht wieder in Gang kommt. Ami Ayalon, von 1996 bis 2000 Leiter des Geheimdienstes. Es gibt den Begriff Banalität des Bösen. Wenn du einmal damit anfängst, in ganz großem Stil zuzuschlagen und wenn 200, 300 Menschen bei einer solchen Aktion den Tod finden, dann läuft das wie ein Film ab und von Mal zu Mal fragst du dich weniger, wo das hinführt. Filmemacher Dror Moreh zitiert gegenüber Yuval Diskin den israelischen Philosophen Yeshayahu Leibowitz, der prognostizierte, dass Israel Besatzungsmacht seit dem Sechstagekrieg von 1967 notwendigerweise zu einem korrupten Kolonialregime würde. Was halten Sie von dieser Prophezeiung mit Blick auf den Staat Israel heute? Fragt Dror Moreh den Ex-Shin Bet-Chef. Ich stimme dem Wort für Wort zu. Die Brisanz solcher Äußerungen wie der von Yuval Diskin liegt natürlich gerade darin, dass Dror Morehs Gesprächspartner als Shin Bet-Chefs diejenigen waren, die in den letzten Jahrzehnten die jetzt kritisierte Politik gegenüber den Palästinensern exekutierten, ausführten. Töte zuerst zeigt also keine Friedensaktivisten, sondern Geheimdienstler, die von ganz oben in der Hierarchie Verhaftungen, Folter und gezielte Tötungen befahlen und die Effektivität dieser Politik inzwischen explizit in Frage stellen. Ami Ayalon. Ich kann beweisen, dass sich, als wir Abbas Mousawi getötet hatten mit seinem Nachfolger Nasrallah, die Sicherheitslage in Israel nicht verbessert hat. Deshalb sage ich, wenn wir uns statt um den Mörder um die Anstifter kümmern, dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir gegen das Völkerrecht verstoßen. Im Hinblick auf grundlegende Rechte und Moral ist das höchst fragwürdig. Aber ich spreche jetzt als Chef des Shin Bet und kann nur sagen, es ist nicht effektiv. Durch die Klarheit der Aussagen seiner Gesprächspartner und deren Kompetenz entfaltet der Dokumentarfilm Töte zuerst eine enorme Wucht, aber eben auch eine verstörende politische Sprengkraft und ist auch für die politische Streitkultur hierzulande äußerst brisant wie hilfreich. Denn die kritische Haltung zur Besatzungspolitik Israels stützt sich bei Filmemacher Dror Moreh allein auf israelische Quellen. Und diese Kritik tritt nicht erst nach eingehender interpretatorischer Arbeit zutage, nein, in Töte zuerst dem Dokumentarfilm ist sie von denen offen ausgesprochen, die wissen, wovon sie reden. Damit ist jeder hierzulande häufig reflexartig erhobene Antisemitismusvorwurf, wie zuletzt beispielsweise bei der von Jakob Augstein formulierten Israel-Kritik, so ein Vorwurf ist bei Dror Morehs Film einfach nur absurd. Wenn man die Aussagen der ehemaligen Geheimdienstchefs gehört hat, die im Film montiert sind mit Fotosequenzen und Archivmaterial, kann man nur hoffen oder bei entsprechender spiritueller Ausrichtung nur beten, dass die heute politisch verantwortlichen Ex-Shin Bet-Chef Kami Guignon zuhören, der apodiktisch feststellt: Israel kann sich den Luxus nicht leisten, mit dem Feind nicht zu reden. Wenn die andere Seite das nicht will, habe ich keine Wahl. Aber wenn wir nicht reden wollen, dann ist das ein Fehler. Mag man bei Kami Guillon noch Hoffnung auf eine friedvolle Lösung des Nahostkonflikts heraushören, wird man bei Ami Ayalon vergeblich danach suchen müssen. Wir gewinnen jede Schlacht, aber den Krieg verlieren wir.